Das Flaschenteufelchen von Robert Louis Stevenson. Gelesen von Jürgen Fritsche. Es war ein Mann von der Insel Hawaii, den ich Keawe nennen will. Er lebt nämlich noch und sein Name muss verschwiegen bleiben, aber sein Geburtsort war nicht weit von Honono, wo die Gebeine Keawis des Großen in einer Höhle begraben liegen. Dieser Mann war arm, ehrlich und fleißig. Er konnte lesen und schreiben wie ein Schulmeister. Außerdem war er ein ausgezeichneter Matrose, fuhr eine Zeit lang auf den Inseldampfern und steuerte einen Kutter an der Küste von Hamakua. Schließlich kam es Keawi in den Sinn, sich mal die große Welt und ausländische Städte anzusehen, und er heuerte auf einem Schiff an, das nach San Francisco fuhr. Das ist eine schöne Stadt mit einem schönen Hafen und so vielen reichen Leuten, dass man sie nicht zählen kann, und im Besonderen ist da ein Hügel, der ganz mit Palästen bedeckt ist. Nach diesem Hügel machte nun Keawi eines Tages einen Spaziergang, seine ganze Tasche voll von Geld, und besah sich mit Vergnügen die großen Häuser auf beiden Seiten. »Was für schöne Häuser sind das«, dachte er bei sich selber. »Und wie glücklich müssen die Leute sein, die darin wohnen und sich nicht um den morgigen Tag zu kümmern brauchen.« Wie er so darüber nachdachte, kam er vor ein Haus, das war kleiner als die anderen, aber wunderschön und sauber wie ein Spielzeug. Die Treppen vor dem Hause glänzten wie Silber, die Beete in dem Garten waren voll Blumen wie Girlanden und die Fensterscheiben funkelten wie Diamanten. Und Keawi blieb stehen und verwunderte sich über die Herrlichkeit all dessen, was er sah. Wie er nun so dastand, bemerkte er einen Mann, der durch ein Fenster nach ihm sah, und das Fenster war so klar, dass Keawi ihn beobachten konnte, wie man einen Fisch in einer Wasserlache auf dem Riff beobachten kann. Der Mann war schon ältlich, mit einem kahlen Kopf und einem schwarzen Bart. Auf seinem Gesichte lag schwere Sorge, und er seufzte bitterlich. Und die Wahrheit ist die, als Keawi auf den Mann drinnen und der Mann auf Keawi draußen sah, beneidete jeder von ihnen den anderen. Auf einmal lächelte der Mann und nickte und winkte Keawi zu, er solle hereinkommen, und ging ihm an die Haustür entgegen. Und da sagte der Mann und seufzte dabei bitterlich,